Wunderland. Berlin lokal, Kontext global. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Wunderland. Heute mit unseren drei Gartenexperten Alina, Noemi und Arne. Diesmal geht's ab ins Beet. Wir sprechen über Urban Gardening, welche Projekte es in Berlin gibt und wie man schon mit kleinen Mitteln selbst was Großes starten kann. Unter Urban Gardening oder auf Deutsch urbaner Gartenbau versteht man verschiedene neue Formen des Gärtnerns innerhalb der Stadt. Zu den wohl etabliertesten Gartenformen zählen Kleingartenanlagen und Eigentumsgärten, welche schon seit langem die Stadtbilder Deutschlands mitprägen. Die Nachfrage verschiebt sich jedoch aus verschiedensten Gründen immer mehr auch auf andere neue Formen. Die neuen Formen unterscheiden sich vor allem durch die Motivation und Organisationsform deutlich von den herkömmlichen Modellen. Neu ist, dass nicht mehr privat jeder oder jede für sich gärtnert, sondern bewusst gemeinschaftlich und an öffentlichen bzw. teilweise öffentlichen Orten wie Brachflächen, Innenhöfe oder vernachlässigten Stellen im Kiez. Zum anderen zählt auch New York ab 1970 zum Ursprung. Im Gegensatz zu Kuba waren aber hier die Anfänge politisch motiviert. Aktivisten versuchten damals durch Gemeinschaftsgärten und Guerilla-Gardening-Aktionen die Lebensbedingungen in vernachlässigten Stadtteilen zu verbessern. Unter Guerilla-Gardening versteht man ursprünglich die heimliche Aussaat von Pflanzen als subtiles Mittel politischen Protests. Es zeichnet sich zudem durch seinen spontanen Charakter und die Vielfalt der bepflanzten Flächen aus. Deutschland erlebte jedoch in den 90er Jahren seine eigene Entstehungsgeschichte, als es zum Einwanderungsland von Migranten und Migrantinnen verschiedener Nationen wurde. Dabei entstanden in urbanen Regionen viele interkulturelle Gärten, in denen neben dem Gärtnern auch das gegenseitige Kennenlernen, die Kommunikation und Integration sowie der Abbau von Vorurteilen im Vordergrund standen. Urban Gardening kann in verschiedensten Formen betrieben werden. Neben den eben erwähnten Guerilla Gardening oder den interkulturellen Gärten gibt es noch unterschiedlichste Varianten, welche auf der ganzen Welt umgesetzt werden. Zu den wohl bekanntesten Formen zählen die Nachbarschaftsgärten. Dies sind Gärten in deiner Nachbarschaft und werden oft als Kiezgarten oder Quartiersgarten bezeichnet. Vorrangiges Ziel dieser Gartenform ist es, den Garten zum Treffpunkt einer aktiven Nachbarschaft zu entwickeln. Statt eines anonymen, großstädtischen Nebeneinanders entstehen so lokale Netzwerke und Bekanntschaften Gleichgesinnter. Es ist also der perfekte Ort, sich in seiner Nachbarschaft zu engagieren, vieles übers Gärtnern zu lernen und neue Menschen in seiner Umgebung zu treffen. Eine andere Form sind die Selbsterntegärten oder auch Bauerngärten genannt, bei denen man mit einem jährlichen Betrag seine eigene Fläche zum Anbauen und Ernten mieten kann. Sämtliche Tätigkeiten vor und nach Übergabe der Beete obliegen dem zuständigen Landwirt bzw. Gemüsebauern. Dies bedeutet für den Endnutzer eine relativ geringe, nur saisonale Verbindlichkeit, die, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, aber Lust zum Gärtnern hat, einem entgegenkommt. Durch die Bauerngärten wird einem die Möglichkeit des Testgärtnerns gegeben, man lernt sehr viel dazu, lernt dabei Gleichgesinnte kennen und hat zum Schluss sein selbst angebautes Obst und Gemüse. Zusammenfassend kann man sagen, dass Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang gebracht werden. Durch urbane Gärten wird das städtische Mikroklima und die Artenvielfalt verbessert. Die Stadt entwickelt sich in eine nachhaltige Richtung, die Erträge solcher Gärten entstehen umwelt- und sozialverträglich, das Stadtbild wird verschönert und auch dem Bienensterben wird entgegengewirkt. Außerdem fördern urbane Gärten das städtische Gemeinschaftsleben, da viele solcher Orte neben dem Anbau und Gärtnern auch Orte für Austausch und Begegnung sind. Es entstehen Ideen und Projekte, Gruppentreffen und Sprachkurse finden statt und man übernimmt gemeinsam Verantwortung für die Nachbarschaft. Klar ist dies auch zeitintensiv und kostet so manche Nerven, aber bei strahlendem Sonnenschein ist es einfach fantastisch, in eine frisch gepflückte Erdbeere zu beißen. Zu sehen, wie eine Pflanze heranwächst und Früchte trägt, sensibilisiert im Umgang mit Lebensmitteln und trägt zusätzlich dazu bei, eine nachhaltigere Lebenseinstellung zu entwickeln. Außerdem verbringt man seine Freizeit im Grün und verbessert dadurch die eigene Lebensqualität enorm. Einer, der viel Zeit im Grün verbringt, ist Robert Shaw. Er ist Mitbegründer einer der größten Urban Gardening-Projekte Deutschlands und hat sich für uns kurz Zeit genommen und erzählt uns ein bisschen was über die Prinzessinnengärten. Ich bin Robert Schauer, einer der Gründer des Prinzessingartens. Der Prinzessingarten oder eher die Prinzessingarten, das hat am Moritzplatz begonnen 2009, eigentlich schon 2008 mit Konzeptschreiben und Fläche suchen, aber 2009 tatsächlich mit dem Garten. Das ist eine urbane Landwirtschaft als Gemeinschaftsgarten, als Projekt, in das jeder kommen kann, jeder mitmachen kann, Menschen Projekte verwirklichen können. Wir sind im Kern eine GmbH, gemeinnützige GmbH, die das trägt, deren Aufgabe es ist, Bildungsarbeit zu leisten. Wir sind also kein Bauernhof, der möglichst viel Gemüse produzieren soll, sondern ein Ort, an dem Leute entlang der eigenen Gemüseproduktion voneinander lernen sollen. Denn das ist unser Bildungsmodell, das Community-Lernen, wenn du so willst, dass Menschen an den Ort kommen, mitmachen, ihr Wissen mitbringen, ihre Ideen mitbringen, ihre Ansichten mitbringen, wir uns darüber austauschen und so am Ende alle gelernt haben. Das gibt es jetzt fast 10 Jahre. Am Anfang hätte das keiner, glaube ich, so erwartet und wird immer noch gut angenommen. Wir haben inzwischen im Jahr am Moritzplatz fast 3000 Leute, die in irgendeiner Form mitmachen. Das ist mittlerweile nicht nur mit Gärtnern, bei denen man mitmachen kann, das ist auch sehr viel. Wir haben eine offene Holzwerkstatt, in dieser offenen Holzwerkstatt ein Projekt zu Reuse- und Recyclingmaterial. Es gibt eine Fahrrad- und Metallwerkstatt, in der Leute mitmachen können. Es gibt eine kleine Workshop-Küche, die sich sehr viel mit Waste-Cooking, mit selber produzieren, mit Fermentieren, mit Salbenherstellung, mit Seifenherstellung, mit all solchen Sachen, die man auch selber machen könnte in der Stadt oder kann, beschäftigt. So, aber in dem tatsächlichen einfach mitmachen, also jetzt nicht Besucherinnen von Veranstaltungen, sind es am Moritzplatz fast 3000 Leute und in den anderen Gärten, die wir entweder betreiben oder begleiten, auch nochmal fast 3000. Wir haben außerhalb des Moritzplatzes 2 Gärten, die wir selber betreiben. Einen in Hellersdorf, da sitzen wir gerade, und einen in Neukölln auf dem alten Friedhof. Haben aber inzwischen fast 140 Gärten in irgendeiner Form bei der Gründung mit begleitet. Also das angeschoben, beraten, in Workshop-Formaten aufgebaut. Viele Schulgärten auch, fast 60. In denen kann man auch mitmachen. Neben dem Gärtnern haben wir, ich sag mal, interessierte Besucher oder inhaltliche Besucherinnen circa 10.000 im Jahr. Das sind dann Veranstaltungen wie das politische Sommerpicknick der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das sind eigene Veranstaltungen, Filmvorführungen, die sich mit verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also das geht von Stadtentwicklungspolitik über Bienen zu Biodiversität, agrartechnische Bodennutzung, Ackergifte, all solche Fragen, die in dem Kontext eine Rolle spielen. Viel schon auch mit dem Ziel, für das Land auch zu kommunizieren. Also nachdem wir kein Produktionsort sein wollen, kein Bauernhof sein wollen, wollen wir eigentlich ein Ort sein, der für Bauernhöfe spricht in der Stadt. Denn das ist was, was häufig auch fehlt, diese, ich sag mal, Verbindung zwischen uns Konsumenten hier, die wir das Gemüse essen, und den Produzenten da draußen, die zu wenig Geld verdienen, um hier irgendwie auch wirklich in Erscheinung zu treten. Das sind, und insgesamt im Jahr, wir haben nur noch ein Café und ein Restaurant, haben wir mittlerweile fast 50.000 Besucher. Wie gesagt, ich sag mal, 25.000 davon mindestens kommen eher auf ein Bier und einen Kaffee, was auch schön ist, aber nicht ganz der ursprüngliche Zweck des Gartens. Wenn jemand bei uns mitmachen möchte, dann geht das so unkompliziert wie: komm vorbei und sag, du möchtest mitmachen. Das geht nicht immer sofort. Also gerade fürs mit Gärtnern haben wir am Moritzplatz 2 so eine Einführungstage. Das ist Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag. Die haben wir auch in den anderen Gärten, in Hellersdorf auch, selbe Zeiten. Und in Neukölln auf dem Jakobi-Friedhof ist das Montagnachmittag und Mittwochnachmittag. Das sind so die Tage, wo man die Orte kennenlernen kann, die Leute, die sie betreiben, kennenlernen kann. So ein bisschen, wo steht eigentlich was, wie funktioniert hier was, lernen, um danach eigentlich auch jeden anderen Tag vorbeizukommen und selber zu machen, wenn man sich erstmal, ich sag mal, so ein bisschen eingegroovt hat. Ne? Man muss aber nicht nur zum Mitgärtnern kommen, man kann auch mit jeder bekloppten Idee zu uns kommen und sagen, ich möchte ein Projekt bei euch machen. Dafür gibt es einmal die Woche am Moritzplatz so eine Art Plenum, Gartentreffen heißt das. Das ist ein offenes, da kann jeder hinkommen und sein Anliegen, sein Projekt vortragen. Und bislang hatten wir immer die Regel, wenn es denn bezahlbar ist und begründbar nachhaltig und andere daran teilhaben lässt, dann kann es einfach stattfinden. Da kommen viele Sachen bei raus, aber das ist auch Teil des Ortes, die vielleicht nicht funktionieren, aber dann hat man immerhin gelernt, dass sie nicht funktionieren. Das ist auch schon ein Erfolg und Spaß dabei gehabt. Und das geht auch. Also man kann sich auch mit jeder Form von Veranstaltung oder eigener Projektidee an uns wenden und wir hoffen, dass wir das zusammen dann irgendwie halbwegs sinnvoll umgesetzt bekommen. Wir bedanken uns herzlich bei Robert Schorr für das tolle Interview und wollen auch gleich weitermachen mit weiteren tollen Projekten, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, mal vorbeizuschauen. Gärten der Stadt. Als erstes möchte ich dir den Gemeinschaftsgarten in Lichtenberg ans Herz legen. Hier hat man die Möglichkeit, entweder an den Gemeinschaftsbeeten zu gärtnern oder sich ein Prachtbeet zu mieten. Darüber hinaus gibt es noch ein süßes Garten- und Repair-Café, eine große Fest- und Obstwiese, Grill- und Lagerfeuerstellen und vieles mehr. Ein weiterer interkultureller Gemeinschaftsgarten wäre das Himmelbeet im Wedding, wo das Prinzip an sich das gleiche ist, nur dass dort unter anderem ältere, regionale Obst- und Gemüsesorten angebaut werden. Besonders ist hier, dass es auch neben dem Garten Workshops gibt, bei denen es rund um das Thema Gärtnern und Umwelt geht. Daneben gibt es noch tolle Koch- und Tango-Kurse. In Neukölln am Columbiadamm gibt es den Pyramidengarten, der von der Vielfalt an Pflanzen, Menschen, Kulturen und Religionen lebt. Dort wird ein Rahmen für Kommunikation in der Nachbarschaft und Raum für die eigene Kreativität geschaffen. Das Besondere ist hier der abenteuerliche Kinderbereich mit Kletterburg, Sandkasten und einem Buschtunnel, der viel Platz zum Spielen und Erkunden in der Natur bietet. Mehr Richtung Osten Berlins befindet sich der Gutsgarten in Althellersdorf. Initiiert wurde dieser Garten vom Prinzessinnengärtenbau in Kooperation mit dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier ist das Besondere das Freiluftkino, das ziemlich große Kompostierungsprojekt und ein kleines süßes Café. Genauso wie bei den anderen steht dieser Garten für alle offen, die gerne mitmachen, Wissen dazu lernen wollen und einfach Lust haben aufs Gärtnern. Unser letzter Tipp wären die Bauerngärten Berlins. Diese sind in allen Himmelsrichtungen zu finden, ob in Pankow oder Ahrensfelde, Spandau oder Mette. Hier kann jeder aktiv werden und sein Biogemüse selbst anpflanzen und ernten. Dafür mietet man sich ein kleines Ackerstück und kann sofort loslegen. Unterstützt wirst du dabei entweder von deinen Ackernachbarn oder von den Gartenprofis, die dir bei jeder ach so kleinen Frage zur Seite stehen, damit du auch ohne Vorwissen erfolgreich ernten kannst. Wer sorgfältig hackt, jätet und pflanzt, kann sich dann über eine satte Ernte freuen. Nachdem wir jetzt über die großen Projekte geredet haben, geht's nun darum, wie du selbst tätig werden kannst. Schon mit kleinsten Mitteln kann jeder oder jede die Stadt etwas grüner und farbenfroher gestalten. Es fängt an mit Blumenbomben oder Baumscheibenbepflanzung, einem kleinen Kräutergarten auf der Fensterbank und reicht bis zu eigenen Gartenprojekten im Innenhof, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule oder auf dem Campus. Einer, der sein eigenes Projekt auf dem Campus gestartet hat, ist Bruno. Er ist Umweltinformatikstudent an der HTW in Schöneweide und begeisterter Stadtgärtner. Ja, also ihr habt ja hier den urbanen Garten irgendwie wieder aufleben lassen. Wie kam das alles zustande? Wie kam das zustande? Um genau zu sein, vor mir. Also vor 2 Jahren gab es ein AWE, also ein Wahlfach, urbaner Garten, gemeinsam mit einem Professor. Und die haben dann mit einem Budget das komplette Projekt gestartet. Ja, und irgendwie ist es dann aus dem Ruder gelaufen, weil dann nicht klar war, wer hat hier alles in der Hand, wo geht das Geld hin, Rechnungen und so weiter und so fort. Und der Haupttyp ist dann auf ein Auslandssemester gegangen und dann war überhaupt nicht mehr klar, wie das hier weitergeht. Dann hatten einige Leute noch ihre eigenen Beete, das waren so die letzten Überlebenden. Und dann durch Zufall habe ich einen dieser letzten Überlebenden getroffen und der brauchte neues Geld, um Erde zu bestellen. Naja, und darüber sind wir zum Stupa gegangen, haben dann eine Initiative gegründet, um den Antrag stellen zu dürfen und dann in diesem April das Geld bekommen und dann auch direkt losgelegt. Und jetzt sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, ist auf jeden Fall einiges los. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die auch Bock auf so ein Projekt haben, gerade jetzt, wenn wir hier natürlich an der Hochschule sind, Studenten? Studenten, ich denke, geht mal zu eurem Stupa oder geht mal zu eurem AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss. Und ich bin der Meinung, jede Hochschule hat ja etwas Geld übrig. Nur die Studenten sind heutzutage ein bisschen faul, Anträge zu stellen und sich wirklich in der Hochschule auch zu engagieren. Aber das lohnt sich. Macht ein Konzept, rede mit dem Stupa, rede mit dem AStA und fragt einfach nach. Fragen schadet nicht. Und ich glaube, jede Hochschule sollte so einen urbanen Garten haben, den sie betreiben, weil ich habe hier für mich sehr viel gelernt und verbringe hier auch gerne meine Freizeit in meiner Uni neben dem Studium. Wie sieht es so sonst mit Studenten aus, die jetzt nicht unbedingt im Projekt hier mit dabei sind? Ist da trotzdem eine hohe Anlaufquote hier, die einfach auch hier chillen oder sich hierfür interessieren? Wie sind da so die Meinungen, die auf dich zukommen? Ja, ich denke, hier wird gerne gechillt. Auch einige Dübler, die man in den Pausen hier gemütlich sitzt. Wir haben natürlich auch Dozenten und Anwohner, die hier sind. Aber in meinem Freundeskreis haben halt einige ein Beet. Und in unseren Pausen gehen wir halt her und gießen. Jetzt kann man so langsam auch schon sich einen Salat nehmen und ein bisschen naschen. Hier und da gibt es schon die ersten roten Erdbeeren. Also es macht Spaß und man freut sich auf die Pause und hat dann noch, wie zu sagen, sein eigenes kleines Projekt innerhalb der Hochschule, was man pflegen kann, wo man Veränderungen beobachten kann, und schmecken tut es eigentlich auch gut. Du hast gerade hier schon deine Kommilitonen angesprochen, dass ihr hier euch jeder auch so ein bisschen das aufteilt, ein kleines Beet hat jeder. Und wie ist euer Team generell so aufgebaut? Es gibt praktisch die ganzen Leute, die hier ein Beet haben, und dann gibt es die Initiative Urban Garden. Und die Initiative ist sozusagen das vertretende Organ innerhalb der Hochschule vor dem Studierendenparlament. Und da haben wir einen Vorsitz, einen stellvertretenden Vorsitz und einen Finanzer. Und genau, das sind praktisch wir drei, die das zusammen auf die Beine gestellt haben. Ja, mit am Anfang sehr viel Arbeit, aber jetzt merkt man immer mehr, welche Leute sich wirklich engagieren und dabei sein möchten. Und da macht es auch Spaß, die Aufgaben untereinander zu teilen. Und heute kann man sehen, es funktioniert. Wir haben Zeit, wir können ein Fest feiern, wir können unseren Garten genießen und ja, macht Spaß. Na, juckt's dir jetzt auch schon in den Fingern? Dann haben wir hier genau das Richtige für dich. DIY. Tipps für das eigene Gartenparadies. Wie wir ja inzwischen mitbekommen haben, ist es fast überall möglich, sich ein kleines Stück Eden in die Stadt zu holen. Jetzt kommt es nur darauf an, wie viel Platz du zur Verfügung hast und wie deine Standortbedingungen sind. Das ist wichtig zu wissen, um die richtigen Pflanzen auszuwählen, damit du an deinem Garten auch wirklich Freude hast und alles prächtig gedeihen kann. Vermesse also zuerst deinen Balkon, dein Fensterbrett oder den Teil, wo du deinen Garten anlegen willst, bestimme die Himmelsrichtung und somit die Sonnenintensität, was ganz einfach mit einem Kompass oder deinem Smartphone geht. Am besten geeignet ist ein Ort in Richtung Osten oder Westen, da dort die Sonne das in der Regel wärmebedürftige Balkongemüse mit einer milden Intensität verwöhnen kann. Aber keine Sorge, auch im Halbschatten oder Schatten wachsen allerlei herrliche Pflanzen. Zusätzlich ist zu klären, wie windgeschützt dein Gartenparadies ist, was wiederum Auswirkungen auf die Wahl der Pflanzgefäße hat, ob leichte Hängekübel an der Wand oder schwere Tontöpfe auf dem Boden. Wenn du nun alle Standortbedingungen geklärt hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten, deine Pflänzchen in die Erde zu bringen. Da du wohl eher einen kleinen Balkon oder ein Fensterbrett zur Verfügung hast, werde ich darauf jetzt näher eingehen. Hast du viel Fläche oder möchtest im Innenhof ein eigenes Projekt starten, würde ich dir raten, mal beim Gemeinschaftsgarten um die Ecke vorbeizuschauen, um dir dort fachkompetente Tipps und Beratung zu holen. Ein Fensterbrett oder ein kleiner Balkon eignen sich perfekt für einen eigenen kleinen Kräutergarten, um jedes Kocherlebnis zu verfeinern und jedem Gericht seine eigene Note zu verpassen. Das ist nicht nur kostengünstig, sondern auch feinste Bioqualität ohne Pestizide. Ob Thymian, Majoran, Liebstöckel, Rosmarin, Basilikum, Salbei oder Minze. Alle Kräuter werden sich bei dir auf dem Fensterbrett wohlfühlen, wenn du ihnen nur genug zu trinken gibst. Dafür prüfe mit der Fingerprobe, ob die Erde trocken oder feucht ist. Sollte sie noch feucht sein, kannst du ruhigen Gewissens noch einen Tag mit dem Gießen warten. Achte aber gerade im Hochsommer darauf, dass deine Pflanzen genügend Wasser bekommen. Einer der häufigsten Gründe, warum Pflanzen eingehen, ist neben zu wenig Wasser auch zu viel des Guten, wodurch Staunässe entsteht und die Wurzeln zu faulen beginnen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich also immer ein Abflussloch in deinem Pflanzgefäß befindet. Neben Kräutern eignen sich auch verschiedenste Sorten Chili oder Tomaten perfekt für das Fensterbrett. Die äußeren Blätter von Pflücksalat, Mangold oder Neuseeländerspinat sind fast den ganzen Sommer über erntbar und wachsen stetig nach, sodass du quasi eine nie versiegende Quelle an frischem Salat bei dir zu Hause hast. Nun kannst du noch in die Höhe gehen, dir also Pflanzentaschen an der Wand befestigen, was alte Schuhe, leichte Töpfe, Filztaschen, Holzkisten oder ausrangierte Handtaschen sein können. Wichtig hierbei ist, dass du, bevor du in die Außenfassade bohrst, erstmal deinen Vermieter um Erlaubnis fragst, da dies aus wärmeisolationstechnischen Gründen manchmal verboten sein kann. Außerdem musst du bei luftigeren Gefäßen mehr auf das Bewässern achten, da der Wind und die Sonne diese leichter austrocknen. Eine andere Variante, um in die Höhe zu gehen, ist, ein Pflanzengitter an der Wand zu befestigen, was als Stütze für Rankepflanzen wie Stangen oder Feuerbohnen, Minigurken, Kapuzinerkresse oder Erbsen dienen kann. Dies sieht nicht nur fantastisch aus, sondern schmeckt auch noch super. Um möglichst kostengünstig bei einer Balkon- oder Fensterbrettbepflanzung wegzukommen, lohnt es sich, auf den Flohmärkten der Stadt nach Pflanzgefäßen Ausschau zu halten. Ein Garten soll ja schließlich auch gut aussehen. Außerdem lassen sich auf den Pflanzentauschbörsen in Kleingartenanlagen oder Gemeinschaftsgärten preiswerte Setzlinge erwerben und du kannst zusätzlich wichtige Informationen über die Pflanze erhalten. Erde gibt es entweder im Bau- oder Gartenmarkt oder manchmal auch kostenlos oder für einen schmalen Taler bei verschiedensten Gartenprojekten, wie zum Beispiel dem Gutshof in Hellersdorf. Ein Blick in das World Wide Web kann sich also durchaus lohnen. Alles in allem kann ein Gärtchen auf dem Balkon natürlich nicht den Gang in den Supermarkt ersetzen. Es entspannt aber ungemein, ist ein erster Schritt und schmeckt einfach herrlich. Außerdem, also wenn du so einer Tomate mal beim Wachsen zugesehen hast, lernst du Nahrungsmittel wieder richtig schätzen. Und seien wir mal ehrlich, in unserer heutigen Zeit ist das mehr als wichtig. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber wir gehen jetzt gießen. Ciao. Tschüss. Bis bald.